vergesse etwas einer klugen Frau. Kann man nicht erklären, kennt man nicht genau. Das ist oft nur ein Trick und zeigt sich schon im Blick. Oder aber das gewisse Etwas ist doch nur ein Spiel. Und sogar die Männer haben das Gefühl, man sieht es im Gesicht. Die hat's und die hat es nicht. Doch um ehrlich zu sein, man sieht allgemein, die Schönheit allein tut's nie. Denn ein bisschen Verstand ist immer charmant bei jeder Liebesstrategie. Das gewisse Etwas einer klugen Frau muss nun mal dabei sein, denn man weiß genau, es zeigt sich im Gesicht. Die erste hat es, die zweite hat es, die dritte, die hat es nicht.